Sachen und Spielsachen. Grazia besucht Anna. Die Mädchen spielen zusammen. Welche Sachen gehören Anna? Welche Lea? Welche Anton? Hör zu und ordne zu. Hallo Grazia, schön, dass du mich besuchst. Komm, wir spielen zusammen. Das sind meine Spielsachen. Mein Ball und meine Puppe. Die Puppe ist ja schön. Ja, das ist Lilly. Lilly, sag Hallo zu Grazia. Und das Puppenhaus, ist es dein Puppenhaus? Nein, das ist Leas Puppenhaus. Wow, das Puppenhaus ist toll. Sag mal, Anna, und die Uhr da, ist das deine Uhr? Nein, nein, Vorsicht, das ist nicht meine Uhr, das ist Antons Uhr. Die Uhr ist neu. Aha, und was ist das? Oh, das ist ein Computerspiel. Das Spiel ist sehr interessant. Dein Spiel? Nein, Antons Spiel. Schade. Aber hier, guck mal, das sind meine Katze und meine Maus, mein Teddy und mein Puzzle. Oh, die Maus ist so klein und der Teddy ist so groß. Ja. Toll, dann spielen wir.